Aus den ästhetischen Vorlesungen Teil 2 von Friedrich von Schiller. Unterschied zwischen dem Schönen, Angenehmen und Guten. Man unterscheidet das Schöne vom Angenehmen und Guten. Die Schönheit wird, wie die Annehmlichkeit, vor dem Begriff von den Folgen des Genusses wahrgenommen, die Güte erst durch den Begriff von der Tauglichkeit zu einem Gebrauch. Bei sichtbaren Gegenständen scheint das Schöne die Freiheit des Gemüts in der Anschauung zu bezeichnen, und ihnen scheint es vorzugsweise eigentümlich zu sein. Es gibt aber auch eine intellektuelle Schönheit und eine moralische. Wo ein allgemeiner Begriff in einer unmittelbaren Anschauung, eine Idee durch eine Handlung vorgestellt wird, unser Gemüt bei der Betrachtung in Freiheit ist und die Resultate nicht gegeben erhält, sondern selbst entwickelt, da finden wir Schönheit. Das unmittelbare Gefallen durch den bloßen Eindruck charakterisiert das Schönheitsurteil, inwiefern es von materiellen Bestimmungsgründen, vom bestimmenden Einfluss der Empfindungen und Begriffe frei ist, sich also auf eine Freiheit des Gemüts gründet. Ein Charakter ist dann schön, wenn er uns mehr Liebe als Achtung einflößt, wie der Charakter Cäsars gegen den des Cato, welcher mehr abschreckende, demütigende Strenge zeigt, oder wie der des Tom Jones gegen den des Grandison. Daher verwechselt man oft Handlungen der Neigung, weil sie der Natur weniger zu kosten scheinen, mit den Schönen. Die Sinnlichkeit muss auch bei moralischen Handlungen frei erscheinen, ob sie es gleich nicht ist. Freiheit erwirbt auch hier das Prädikat der Schönheit. Der Begriff schön ist nicht leer, sondern hat seine bestimmte und immer dieselbe Bedeutung, auch bei heterogenen Gegenständen. Die den objektiven Begriff der Schönheit verworfen haben, hielten die Schönheit für ganz subjektiv. Die ihn angenommen haben, versuchen den Begriff entweder objektiv oder subjektiv zu erklären. Beide nehmen an, das Schöne errege ein Wohlgefallen. Jenen ist das Schöne eine bloße Eigenschaft des Gegenstandes. Die andern halten sich nur an die Empfindung, ob sie gleich gewisse Gründe der Empfindung des Schönen in dem Gegenstande nicht leugnen. Die letztere Partei verspricht durch die Entfernung alles Willkürlichen sehr viel. An ihrer Spitze steht Kant. Das Schöne steht gerade in einem umgekehrten Verhältnis mit dem Nützlichen. Dass beides auf eins hinauskomme, widerspricht schon der gemeinen Erfahrung. Überdies gefällt das Schöne unmittelbar durch den Eindruck, da das Nützliche den Begriff vom Gebrauch voraussetzt. Andere setzen die Schönheit in die Proportion. Aber ein Urteil über diese, sofern sie sich auf den Gebrauch bezieht, würde ein Erkenntnis, kein Geschmacksurteil sein. Oder wenn wir bloß ein gewisses allgemeines Größenverhältnis im Sinne haben für alle Arten und Gattungen der Gegenstände, so würde die Forderung einer solchen Proportion der Mannigfaltigkeit und Ungleichheit, welche die Natur bei aller Schönheit beobachtet, widersprechen. Allein für jede Gattung natürlicher Gegenstände haben wir ein gewisses Maß, eine Mittelgröße im Sinne, nach welcher wir die Schönheit eines Individuums beurteilen und welches wir unbewusst diesem Urteile zum Grunde legen. Wenn dieses Größenmaß verletzt ist, so nennen wir den Gegenstand Ungestalt. Allein das Hässliche soll dem Schönen entgegengesetzt sein. Das Maß unsers Missvergnügens über verletzte Proportion hängt von der Gewohnheit ab und wird durch sie sehr verstärkt. Bei der besten Proportion jedoch kann uns ein Gegenstand widrig sein. Richtigkeit ist zwar die erste Bedingung der Schönheit, macht sie selbst aber nicht aus. Die allerregelmäßigsten Gestalten sind gerade noch nicht die schönsten. Zum Beispiel Polyklets Kanon, die regelmäßigste, aber nicht schöne Figur. Eine geringe Übertretung der Regelmäßigkeit kann mit der vollkommensten Schönheit sehr wohl bestehen. Bloße Regelmäßigkeit in der Hervorbringung und Beurteilung bedarf oft nur eines mittelmäßigen Kopfes. Wo die Regel, die bei der Schönheit beobachtet werden muss, herrscht, da erstickt sie die Schönheit. Sinnliche Vollkommenheit gab man als den Grund der Schönheit an. Vollkommenheit nannte man Mannigfaltigkeit zu einem Ganzen verbunden. Die Beurteilung derselben aber ist logisch, nicht ästhetisch, da sie einen Begriff voraussetzt. Vollkommenheit ist Zweckmäßigkeit. Innere Zweckmäßigkeit heißt eigentlich Vollkommenheit, die wir dem Weltgebäude oder einer sittlich guten Handlung zuschreiben, die ihren Zweck in sich selbst haben. Äußere Zweckmäßigkeit ist Nützlichkeit, bei deren Beurteilung wir nicht bloß des Gegenstandes, sondern auch des Begriffs von seinem Gebrauche bedürfen. Ein solcher bloß nützlicher Gegenstand ist für sich selbst nie ein Ganzes in der Beurteilung. Veredelt wird etwas dadurch, wenn es aus einem bloßen Mittel zu einem Selbstzweck erhoben wird. Alles Nützliche wird dadurch zur Vollkommenheit erhoben, wenn der äußere Gebrauch unnötig gemacht wird, seine Existenz zu erklären. Um zu wissen, wie das Mannigfaltige zu einem Ganzen übereinstimme, muss man wissen, wozu es übereinstimme. Da aber die Nützlichkeit vom Schönen ausgeschlossen ist, so haben wir es hier bloß mit der inneren Zweckmäßigkeit zu tun. Freie Schönheiten sind die, bei denen wir keinen eigenen Zweck voraussetzen. Zum Beispiel bei einer Rose sind wir uns keines bestimmten Zwecks ihrer Gestalt und Bildung bewusst. Die adhärierende Schönheit aber steht unter dem Zwange eines Begriffs, der nur gewisse Arten der Schönheit ausschließend gestattet und einen Zweck im Gegenstande voraussetzt. Ein unvermischtes, reines Schönheitsurteil wird nur über freie Schönheit gefällt. Einheit findet nur in einem Begriffe statt. Nun fragt sich, ob wir dem Schönheitsurteil einen Begriff zum Grunde legen. Allein, selbst bei langem Nachdenken, lässt sich dies hier nicht finden. Keine Spur eines Begriffs oder der Beziehung auf einen Zweck entdeckt sich in dem Beifall, den wir der Schönheit einer Blume, einer Landschaft, eines menschlichen Gesichts erteilen. Ja, bei genauerer Zergliederung würde oft die Schönheit nur verlieren. Dunkle Vorstellungen sind solche, deren Bewusstsein schnell vergessen wurde. Nur im Zustande dunkler Vorstellungen ist Lust oder Unlust möglich. Denn die Aufmerksamkeit auf das Objekt schwächt die Aufmerksamkeit auf das Subjekt. Auch bei der verworrenen Vorstellung müssen die Teilvorstellungen wenigstens ehemals vorhanden gewesen sein. Allein man kann ein Schönheitsurteil fällen, ohne alle Rücksicht auf die Übereinstimmung der Teile. Auch würde bei jener Theorie, welche die Schönheit in die sinnlich vorgestellte Vollkommenheit setzt, der Unterschied zwischen dem Wohlgefallen an Zweckmäßigkeit und zwischen dem Wohlgefallen am Schönen wegfallen. Diese Theorie würde nur auf manche Schönheiten, aber nicht auf freie, am wenigsten auf dichterische passen. Entweder wäre das Geschmacksurteil intellektuiert und nicht rein, oder es wäre gar kein eigentliches Geschmacksurteil. Alle peinliche mathematische Regelmäßigkeit ist für uns nicht schön. Weil Unvollkommenheit die Schönheit unterdrückt, so hielt man Vollkommenheit und Regelmäßigkeit für das Wesen der Schönheit. Eine schöne Landschaft muss zwar richtig sein, die Richtigkeit gibt ihr aber noch keine Schönheit. Einheit des Mannigfaltigen als Einfachheit in der Fülle und Ruhe in der Beschäftigung ist nur relative Schönheit. Es gibt verworrene Vorstellungen von Vollkommenheit, die doch gerade kein Schönheitsgefühl erwecken. Auch ist nicht jedes Schönheitsurteil mit dem Vollkommenheitsurteil verbunden. Erklärung des Schönen nach Burke. Burke sagt, Schönheit errege Zuneigung ohne Begierde nach dem Besitz, eine wahre, aber nur subjektive Erklärung. Das Prädikat der Schönheit werde mehr von kleinen als von großen Dingen gebraucht. So erweckt auch das Große mehr Ehrfurcht als Liebe, vielleicht weil das Große etwas Verkleinerndes für uns hat, oft Furcht erregt und uns anstrengt, während das Gegenteil bei dem Kleinen stattfindet. Burke sagt, nicht mit Unrecht, dass das Glatte dem Schönen wesentlich sei, dies Glatte beziehe sich auf alle fünf Sinne. Aber Burke nimmt auch hier das Angenehme in das Schöne mit auf. Die sanften, allmählichen Übergänge der Wellenlinie, die Vermeidung alles Eckigen, die Grazie mache die Schönheit aus. Burke erklärt dies bloß aus dem Einflusse auf das Auge, was sich aus dem Verstande erklären lässt. Ferner rechnet Burke Delikatesse zur Schönheit, das Zarte und fast Schwächliche. Das Schöne muss verhältnismäßig klein sein, glatte Oberfläche, milde Farben, allmähliche Änderung in der Richtung der Linien haben, mehr zärtlich als stark sein. Dies ist ungefähr Burkes Beschreibung des Schönen. Erschlaffende Wirkung ist das Charakteristische, was Burke der Schönheit beilegt. Allein fehlerhaft ist das Angenehme hier mit aufgenommen, wodurch die allgemeine Mitteilbarkeit des Schönen eingeschränkt wird. Ferner leitet er die wahre Schönheit auch bloß von physischen Ursachen ab, da sie sich doch auf ein Vernunftprinzip stützen muss. Erklärung des Schönen nach Moritz. Moritz stellt das Nützliche, Gute und Schöne nebeneinander. Im erstern Fall wird der Gegenstand auf einen Gebrauch bezogen, er hat bloß äußern Wert. Der gute Gegenstand hat innern und äußern Wert. Der schöne ist ohne alle äußere Beziehungen und besitzt seinen Wert in sich selbst. Edel heißt das moralisch Schöne. Ganz wohl kann das Unnütze und das Schöne nebeneinander bestehen. Das Schöne wird an dem Nützlichen als überflüssig erkannt. Das Nützliche erhält durch seinen Beitrag zur Vollkommenheit eines Ganzen seinen Wert. Ein Ganzes ist, was in sich selbst vollendet ist. Nur das Ganze, was in die Sinne fällt oder mit der Einbildungskraft umfasst werden kann, ist schön. Bis hierher kann man Moritz recht geben. Allein nachher verwechselt er die Wirkungen unserer Vernunft mit den Wirkungen der Gegenstände. Das Ganze der Natur, welches wir nie fassen können, mit dem Ganzen der Vernunft, welches allerdings immer auf Einheit ausgeht. Darstellung des Ganzen der Natur in der Erscheinung macht nach Moritz ein Kunstwerk aus. Erklärung des Schönen nach Kant. Nennen wir einen Gegenstand schön, sagt Kant, so ist der Bestimmungsgrund unsers Urteils bloß subjektiv. Dieses Wohlgefallen ist ohne alles Interesse und hat mit dem Begehrungsvermögen nichts zu tun. Es besteht sogar bei sinnlichem Schmerz oder moralischem Missfallen. Bei dem Schönen gefällt uns die bloße Vorstellung, bei dem Angenehmen seine Existenz. Das Angenehme und das Gute schließen ein Interesse ein, sind auf ein Bedürfnis gegründet. Das Wohlgefallen daran ist also nicht frei. Eben weil das Wohlgefallen am Schönen auf keinem Interesse, auf keinem Privatgrunde beruht, legen wir diesem Wohlgefallen Allgemeingültigkeit bei. Das Angenehme hat diese Allgemeingültigkeit nicht. Die Einheit des Unveränderlichen in der menschlichen Natur ist der Grund dieser Allgemeinheit und sie beruht auf den Denkgesetzen der Seele. Dem Begriffe schön fehlt der objektive Grund der Übereinstimmung. Ihr Grund muss also im urteilenden Subjekt aufgesucht werden. Ein Urteil über das Schöne ist kein unmittelbares Sinnenurteil, sondern ein Reflexionsurteil, ein Urteil a priori, weil es eine allgemeine Forderung an alle Denkende einschließt und Allgemeinheit a priori hat. Diese Forderung gründet sich auf die allgemeine Mitteilungsfähigkeit des Zustandes, über den ich reflektiere. Jede Erkenntnis beruht auf einer unumgänglichen Bedingung und kann mitgeteilt werden. So muss auch diese Bedingung, die dem Geschmacksurteil zum Grunde liegt, mitgeteilt werden können. Die Einbildungskraft für die Vorstellung des Mannigfaltigen und der Verstand für die Vereinigung desselben. Jene hat Freiheit, dieser hat Gesetzmäßigkeit. Diese bei der höchstmöglichen Freiheit jener durch die Reflexion wahrgenommen, bringt die Lust an dem Gegenstand und das Urteil des Wohlgefallens hervor. Diese Übereinstimmung beider vorstellenden Vermögen kann nur durch den innern Sinn bemerkt werden. Der Geschmack beurteilt das Schöne subjektiv durch ein Gefühl. Das Schöne gefällt ohne alles Interesse. Das Interesse gründet sich auf eine Beziehung des Gegenstandes auf uns. Das Schöne gefällt aber unbedingt, ein Wohlgefallen von keiner Privatbeziehung abhängig, muss allgemein sein. Das Schöne muss jedem gefallen. Das Gute gefällt zwar auch jedermann, aber durch einen Begriff. Während das Gute nur durch seine objektive Beschaffenheit allgemein gefällt, stützt sich die Lust am Schönen auf einen subjektiven Grund, auf die Allgemeinheit der Denkgesetze. Da Schönheit bloß in der Form der Zweckmäßigkeit besteht, so besteht Schönheit überhaupt nur in der Form. Rein ist ein Schönheitsurteil dann, wenn weder Reiz noch Rührung dabei im Spiele ist. Daher besteht alle Veredelung der Kunst in der Simplizität. Reiz überhaupt ist Aufforderung zur Tätigkeit. Ein Gemälde kann durch seine Farbe reizen, aber nur durch Komposition und Zeichnung schön sein. Rührung entspringt aus dem Leiden und besteht bei Menschen von moralischem Gefühl und tätigem Geiste nicht aus bloß physischen Wirkungen. Auch das sympathetische Leiden eines moralischen Menschen kann nicht lange körperlich bleiben. Die Vernunft erwacht bald in ihrer Erhabenheit über alles sinnliche Interesse. Auch die moralische Rührung, welche sich auf ein sehr lebhaftes Interesse der Vernunft gründet, kann das Schönheitsurteil verfälschen. Alle sinnliche Schönheit ist entweder Form der Ruhe oder Form der Bewegung. Jene ist die Zeichnung überhaupt. Die Farben heben bloß die Umrisse mehr hervor, wecken die Aufmerksamkeit und bewirken Übereinstimmung mit der Natur. Die Form der Bewegung ist a. das Spiel der Gestalten im Raume, b. das Spiel der Empfindungen in der Zeit. Zu jenem gehört Mimik, zu diesem vornehmlich Tonkunst. Der einzelne Klang gefällt bloß in der Sinnenempfindung. Das Schöne beruht aber auf der Komposition. Schönheit der Handlung besteht in der Handlungsweise, in der Gesinnung, nicht in dem Resultat. Der Wert der Zieraten kann entweder bloß auf ihrer Form beruhen oder sie gefallen nur durch die Materie als Schmuck und können im letztern Fall der Schönheit oft Abbruch tun.